Lektion 6. Schule und Ausbildung. Schritt B. Übung 16. Du lernst zurzeit sehr wenig. Das ist ja auch so langweilig und total unwichtig. So, und was ist denn dann wichtig? Dass ich endlich in der Fußballmannschaft so richtig mitspielen darf. Aha, natürlich. Und? Entschuldige, Papa, ich hab's eilig. Es ist schon 20 nach 2. Ich muss pünktlich sein.